1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch. Sehr herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema moralische Konflikte. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zurzeit in einem moralischen, in einem großen moralischen Konflikt stecken und sich vielleicht eine der folgenden Fragen stellen. Soll ich meinen Vater verraten, der eine heimliche Geliebte hat? Soll ich einen Verwandten anzeigen, von dessen Fahrerflucht nur ich alleine etwas weiß? Soll ich meinem Kind sagen, dass es aus einer Vergewaltigung stammt? Soll ich meinen schwerkranken Eltern sagen, dass ich selbst eine tödliche Krankheit habe? Das sind Fragen, die man sich ja nicht so ganz schnell und hoppla hopp entscheiden kann und zu einem Schluss kommt. Also wenn ihr mit solchen Problemen, mit solchen Fragen beschäftigt seid im Moment und ihr gerne darüber sprechen wollt, sehr gerne meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Vielleicht hattet ihr aber auch schon mal einen so großen Konflikt und wollt uns erzählen, wie ihr damit umgegangen seid. Das würde mich auch sehr interessieren. Meldet euch 0800 220 50 50. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ramona. Und Ramona ist 23. Guten Morgen, Ramona. Hallo. Ja, moralische Konflikte. Was für einen Konflikt hast du? Folgendes, vor 2-3 Jahren hat meine Cousine, die jetzt mittlerweile 30 ist etwa, mir erzählt, dass sie in ihrer Jugend mit 14, 15 von dem Lebensgefährten ihrer Mutter sexuell missbraucht wurde. Mhm. Wohl auch über längere Zeit. Und ich sage mal so, damals war ich im Prinzip noch ein Kind. Und trotzdem wurde in der Familie mehr oder weniger gemunkelt, dass da irgendwas läuft, dass da irgendwas, also dass der Mann wohl seine Finger nicht bei sich behalten kann. Mhm. Und seit 2-3 Jahren habe ich halt die Gewissheit, weil sie es mir gesagt hat. Sie hat sich dir anvertraut? Ja, also wir waren alleine und irgendwann ist sie dann damit so um die Ecke gekommen. Mhm. Und sie hat ihn selbst nie angezeigt. Mittlerweile ist der Mann auch mit meiner Tante verheiratet. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe bis jetzt auch nicht weiter großartig was gemacht. Ich weiß nicht, also Anzeigen macht ja keinen Sinn mehr. Aber ich finde, der kann einfach nicht davonkommen, moralisch gesehen. Ja, Anzeigen macht unter Umständen auch noch Sinn. Da muss man nochmal genau die Zeit durchrechnen. Ich halte das für möglich, dass das durchaus noch juristisch greift. Bist du die einzige Person, die sich deine Cousine anvertraut hat? Also ich denke mal, ihr Mann weiß auch Bescheid. Mhm. Und mein Cousin, also ihr jüngerer Bruder, ob er es weiß oder vermutet, weiß ich nicht genau. Also wem sie es definitiv erzählt hat, weiß ich nicht. Aber mir hat sie es gesagt. Ja, ihrer Mutter hat sie es nicht erzählt. Das weiß ich nicht so genau. Aber Nun sind ja schon ein paar Jahre vergangen, wie du gerade gesagt hast, dass sie dir das erzählt hat. Habt ihr darüber dann nochmal ein weiteres Mal gesprochen oder war das ein einmaliges Gespräch? Das war ein einmaliges Gespräch und ich habe mich jetzt auch nicht mehr getraut, sie darauf anzusprechen, ja, weil sie scheint ja irgendwie nichts unternehmen zu wollen und das irgendwie so einfach im Raum stehen zu lassen. Wie hat sie dir das denn begründet, dass sie nichts unternommen hat und unternehmen will? Direkt begründet hat sie es nicht. Also ich denke mal, die Situation ist die, sie hat in der Familie außer ihrer Mutter nicht viele Leute und ich denke auch einen relativ kleinen Bekanntenkreis. Mhm. Und wenn sie jetzt damit rauskommen würde, weiß ich nicht, ob die Mutter sich von ihr distanziert, ob sie da die Angst hat. Mhm. Und generell in der Familie, sag ich mal, ist sie sowieso immer diejenige, die das draufbekommen hat. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, war sie schuld. Das würde natürlich die ganze Familie wahrscheinlich sprengen, wenn das dann publik würde, das Ganze. Denk ich mal auch. Wie kommt es, Ramona, dass deine Cousine sich dir anvertraut hat? Habt ihr ein besonders enges Verhältnis miteinander? Ich sag mal so, wir wohnen jetzt nicht direkt in der Nähe, aber wenn wir uns sehen, also ich denke mal so 3-4 Mal im Jahr fahre ich dann dazu auf Besuch oder die sind dann hierher gekommen. Mhm. Und wenn, dann war das immer sehr innig, das Verhältnis. Und kannst du es dir erklären, dass deine Cousine das damals gerade zu dem Zeitpunkt gemacht hat? Sie hätte es dir ja auch schon viel früher sagen können. Gut, ich denke mal, also sie ist ja 6 Jahre älter als ich und zu dem Zeitpunkt war ich dann 18, 20, keine Ahnung. Ich denke mal, vorher hatte sie halt nicht das Gefühl, dass ich damit umgehen kann. Verstehe. Hat deine Cousine irgendwann mal eine professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal eher nicht. Also ich finde das erstmal einen großen Vertrauensbeweis, dass sie dir das erzählt hat. Das ist für Menschen, die so etwas erlitten haben, ja immer eine ganz große Überwindung, darüber zu sprechen. Denke ich mal auch. Und vor allen Dingen hat sie dir das Vertrauen ja auch geschenkt, dass sie davon ausgegangen ist, dass es erstmal bei dir bleibt und dass du es dann halt auch nicht in der Familie weitererzählst oder sonst irgendetwas mit diesem Wissen machst. Aber du fühlst dich nicht so ganz wohl dabei. Ja, ich weiß, das ist so schwer. Auf der einen Seite sage ich mal so, also wenn es nach mir ginge, ich würde es, glaube ich, nicht sowas für mich behalten. Und ich finde einfach, man muss, und wenn es nur ausgesprochen wird und dass der Kerl aus der Familie verschwindet, ich finde, der kann einfach nicht so moralisch davonkommen. Und ich, auf der einen Seite denke ich, sie hat es mir anvertraut und sie selbst hat nichts unternommen. Vielleicht denkt sie sich, ich soll auch nichts machen. Aber ich für mich, ich will irgendwo Gerechtigkeit haben. Ich kann das einfach nicht so stehen lassen. Ich glaube, das ist als Außenstehender immer schwer zu verstehen, dass Opfer sexuellen Missbrauchs oftmals schweigen. Und ich finde, wir sollten da vorsichtig sein, darüber zu urteilen. Nein, aber darum geht es ja auch nicht. Ich weiß noch nicht, für mich, soll ich sie darauf ansprechen und sie bewegen und bestärken, das was zu machen? Oder? Also ich finde ganz sicher sehr ratsam, da nun auch schon einige Zeit vergangen ist, dass du sie einfach erstmal nochmal auf das Thema ansprichst. Und vielleicht erwartet sie das ja auch, dass nochmal drüber gesprochen wird. So etwas ist ja mit einem Mal nicht getan, wenn man einmal mal drüber spricht. Und gut wäre es, wenn ihr einfach ins Gespräch kämt über dieses Thema, dauerhaft auch. Und dann könntest du ihr das natürlich nahelegen. Also zum einen würde ich ihr an deiner Stelle zuallererst nahelegen, falls sie sehr damit zu kämpfen hat, und das vermute ich, wird sie, und sie hat noch keine psychologische Hilfe in Anspruch genommen, keine Therapie, dass sie das zuallererst mal machen soll. Dann wäre der zweite Schritt, und das müsste sie dann auch im Rahmen vielleicht ihrer therapeutischen Begleitung entscheiden, ob sie an die Öffentlichkeit geht, sprich in die Familie, oder ob juristische Dinge noch möglich sind, da in Bewegung zu setzen. Aber sprich sie an, sprich mit ihr. Es wird ihr gut tun und es ist auch ein Beweis ihres Vertrauens zu dir, dass du es ernst nimmst, dass du dir noch mal Gedanken gemacht hast. Setz sie aber nicht unter Druck, sondern leg ihr einfach noch so Möglichkeiten hin. Sag ihr, dass es gibt mittlerweile so vielfältige Möglichkeiten, Menschen sexuellen Missbrauchs zu helfen und sie zu unterstützen. Ich glaube, dann hast du schon sehr viel gemacht. Ja, also ich meine, ich versuche jetzt schon seit längerem, weil sie nicht in der Nähe wohnt, sondern in der Nachbarschaft halt von ihrer Mutter, dass sie zu mir in die Nähe zieht. Aber irgendwie wehrt sie sich da mit Händen und Füßen. Sie will da irgendwie nicht weg. Und ich dachte halt, wenn sie aus der Umgebung wegkommt, ist es vielleicht schon mal besser. Aber das will sie auch nicht so richtig. Ja gut, deswegen, so lange kannst du nicht warten. Das heißt, du müsstest eigentlich versuchen, irgendwie etwas zu arrangieren, dass ihr beiden mal eine Weile, ein paar Stunden so richtig alleine seid. Oder dass da niemand bei ist. Und dass du ganz einfach das Thema wieder ansprichst. Mit Sicherheit wird es ihr gut tun, wieder darüber zu sprechen. Gut. Frag sie, ob sie Hilfe schon hatte. Ich vermute mal nicht. Ich vermute es irgendwie so. Dann hätte sie dir das bestimmt auch erzählt. Das wäre der erste Schritt, dass sie stabil wird, dass sie mit jemandem an diesen grauenhaften Vorkommnissen arbeitet und das wäre sehr wichtig, finde ich. Und alles Weitere muss ich dann zeigen. Ja? Würde ich in dem Sinne so vorgehen, Ramona? Denke ich, ist eine gute Idee. Wenn du noch irgendwie Adressen brauchst, so kannst du dich auch jederzeit an uns wenden, die du ihr weiterreichen könntest, wenn es akut und aktuell wird. Okay. Ja? Dann wünsche ich dir alles Gute und ein gutes Gespräch auch mit deiner Cousine. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Moralische Konflikte heißt unser Thema und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr vielleicht zurzeit in einem sehr komplizierten, ja, Gewissenskonflikt steckt und ihr nicht so recht wisst, was soll ich tun, was ist ehrlich, was ist loyal, wie soll ich mich einem sehr engen Menschen gegenüber verhalten, der vielleicht etwas Schlimmes gemacht hat und so weiter. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Ursel. Ursel ist 53. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Ursel. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, was ist das für ein Konflikt, weswegen du angerufen hast? Also, nur ganz kurz beschrieben, ich bin Schmerzpatientin seit meinem 25. Lebensjahr. Schmerzpatientin? Ja. Mhm. Und habe vor, ich habe alle Unterlagen schon, ab Januar Mitglied beim Verein Dignitas zu werden. Das also ist die Sterbehilfeorganisation. In der Schweiz, ja. Mhm. Ja, mhm. Gibt es auch schon in Hannover. Mhm. Und weiß nicht, wie ich es meiner Tochter beibringen soll. Ich habe hin und wieder mal schon erwähnt und gesagt, dass ich, aber sie blockt immer ab, mhm, und sagt, Mami, ich will davon nichts wissen. Erzähl mir doch netterweise, Ursel, etwas näher über deine Erkrankung, dein Krankheitsbild. Wenn du seit deinem 25. Lebensjahr, das ist ja dein halbes Leben, mhm, Schmerzpatientin bist, was für eine Krankheit hast du? Also es hat angefangen mit Rückenschmerzen, die ich also sehr viele Jahre erduldet habe. Dann habe ich 2003 eine Rückenversteifung machen lassen. Mhm. Das heißt, ich habe Gleitwirbel und dann wird das so versteift mit Schrauben und, mhm, und sowas. Und habe aber dann postoperativ eine Parese im rechten Fuß, das heißt eine Fußheberschwäche. Ich kann nicht mehr koordinieren, ich kann habe kein Gleichgewicht mehr und habe seit 2003 also Schmerzen, also die immer von wenig bis heute zu dem Stand unerträglich sind. Schmerzen hast du im Rücken oder wo? Im Rücken, was runterzieht bis zum Knie und von dieser Parese, von dem Fuß nach oben zum Knie. Mhm. Das heißt aber, ich bin auch zuckerkrank und habe seit 1990 und habe Neuropathie und ich habe schon... Das heißt Neuropathie? Das ist dieser Nervenschmerz, wo die Nerven absterben, ja, und das verursacht eben auch Schmerzen. Und links ist der Fuß amputiert worden, eine Vorderfußamputation, mhm, durch den Zucker, mhm, ein Charcot-Fuß. Das schmerzt eben auch, diese Phantomschmerzen, mhm, sind so unerträglich. Ja. Kannst du dich noch alleine bewegen oder liegst du immer im Bett oder musst du im Rollstuhl sitzen? Ich sitze überwiegend im Rollstuhl, mhm, und ja. Bist du auf Hilfe und Pflege angewiesen? Ja, genau. Das heißt, du kannst dich nicht alleine waschen und dann nicht alleine zur Toilette gehen? Kaum. Das wird alles gemacht durch meine Schwester oder durch den... Ich bin einen betreuten Wohn, mhm, und die Schwestern hier und so, die machen das dann alles. Also ich brauche, mhm, ringsum eben Hilfe. Mhm. Ich denke immer, wenn ich das von Schmerzen so erzählt bekomme, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo der Forschungsstand so weit entwickelt ist, dass eigentlich die Menschen keine Schmerzen mehr haben dürfen, sollen, mhm, wenn sie richtig behandelt würden. Hast du das Gefühl, dass du schmerztherapeutisch optimal behandelt wirst? Nein, überhaupt nicht. Da haben wir es. Es wird immer in den Medien und Zeitungen berichtet, dass also kein Mensch mehr Schmerzen leiden braucht. Mhm. Das stimmt definitiv überhaupt nicht. Mhm. Ich denke, den Ärzten sind die Hände so gebunden, dass die also bestimmte Mittel, die helfen würden, nicht verschreiben dürfen, weil sie also zu teuer sind. Oder aber... Und da würde der Skandal anfangen, dass ein Mensch über aktive Sterbehilfe nachdenkt, weil ihm die Medikamente versagt werden, die ihm vielleicht noch eine gewisse Lebensqualität geben könnten. Genau. Das empört mich sehr, mhm, wenn du diese Vermutung in deinem Fall hast, dass es da Medikamente eventuell gäbe, die dir helfen könnten, aber man gibt sie dir nicht. Genau so ist es. Ich bin also seit Jahren renne ich nun von Arzt zu Arzt, logischerweise. bin jetzt auch heute wieder bei meinem Schmerztherapeut gewesen und er kann mir nicht helfen. Also er sagt das auch, er kann mir nicht weiterhelfen, bis auf diesen starken Opiat, was ich zurzeit nehme. Und ich habe auch noch ein paar... Entschuldige, wenn ich es vergesse. Er sagt, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Warum? Weil er nicht weiß, was für Mittel er verschreiben soll oder weil er das nicht verschreiben kann, weil er das Geld nicht zur Verfügung hat, das Budget nicht? Das kann ich nicht so genau sagen. Ich habe eher die Vermutung, dass die Ärzte auch vielleicht hilflos manchen Patienten gegenüberstehen, weil er nicht geholfen werden kann. Er sagt zum Beispiel auch, dass ich nehmen könnte, was ich will, meine Schmerzen werden immer da sein. Also die hängt ja mit diesem Schmerzgedächtnis zusammen. Ne? Und im Zuge dieser für dich sehr bedrückenden Situation hast du jetzt für dich entschieden, dass du irgendwann, den Zeitpunkt würdest du bestimmen wollen und müssen auch, eine aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen würdest. Ja, genau. Wobei der Zeitpunkt für dich noch nicht absehbar ist. Also im Moment habe ich noch Kraft, diese Schmerzen zu erdulden, sage ich mal. Aber sobald es keinen Tag mehr dazwischen gibt, wo es mir etwas besser geht, werde ich den Schritt gehen. Also ist das für dich so eine Art, ich sag's mal in Anführungszeichen, Versicherung, dass du im Notfall gehen kannst? Ja, genau. Und du hast eine Tochter? Ich habe eine Tochter, genau. Die ist 30 Jahre alt. Und die will davon nichts hören, wenn du davon anfängst? Nein, die will nichts davon hören. Ich denke, es hängt wirklich damit zusammen, weil wir eigentlich, wir haben ein gutes Verhältnis und ich denke auch, dass sie mich wirklich abgöttisch liebt und sie mich natürlich nicht verlieren möchte. Ne? Die Traurigkeit ist das. Deshalb will sie es nicht hören. Naja. Und, fühlst du dich ernst genommen von deiner Tochter? Ja. Das schon. Das schon. Und ich habe natürlich auch Gewissensbisse. Ich würde sie gerne fragen wollen, ob sie mitfahren würde dann und ob sie dabei sein möchte. Oder, ja, wie auch immer, also da denkt man auch, Mensch, kann man das ein Kind zumuten, eventuell, die so an einem hängt und so. Also stehst du in doppeltem Sinne in einem großen Konfliktfeld. Einmal, das hast du ja quasi schon entschieden für dich, dass du das irgendwann würdest in Anspruch nehmen wollen, die Sterbehilfe. Ja. Und das andere Konfliktfeld ist, kann ich das meinem Kind zumuten? Ja, genau. Es ist auch so, es ist auch in absehbarer Zeit nicht so, aber irgendwann muss auch der rechte Fuß ab, weil sich die Knochen da auch schon zersetzen. Und ich möchte eigentlich verhindern, dass ich irgendwo in Pflege gehe oder so. Man hört so viel. Und ich möchte auch nicht da liegen und Gibt es heute so in der heutigen Situation Dinge, an denen du Freude hast, noch Freude hast? Ja, natürlich gibt es noch ein paar Dinge, nicht viel, wirklich nicht viel. Aber es gibt hin und wieder noch, wo ich mich ablenke, wo ich auch Freunde treffe, beziehungsweise die zu mir kommen. Dann gibt es natürlich auch mal ein, zwei Stunden, wo man nicht so den Schmerz, wenn man abgelenkt ist, spürt man den Schmerz nicht so doll. Aber ich kann mich ja nicht den ganzen Tag nur mit Freunden geben, weil ich das auch kann. Ich kann es körperlich und gar nicht mehr. Ich bin hin, wenn ich 2 Stunden Besuch hatte, dann bin ich fertig mit der Welt und muss mich auch hinlegen. Ja. Abgesehen von den Gesprächen mit Freunden, gibt es sonst ein Beispiel, woran du Freude hast? Ja, ich freue mich, wenn mein Kind kommt. Ich freue mich, wenn ich vielleicht wieder erreicht habe, dass ich noch einen Arzt konsultieren kann, wenn ich da wieder eine Adresse habe oder so, dass man immer wieder diesen Strohhalm, also versucht man ja trotzdem immer noch zu nehmen. Ne? Ich möchte jetzt nochmal die Frage aufwerfen, die ich gerade am Anfang formuliert habe. Wenn man dir schmerztherapeutisch viel besser helfen könnte als jetzt, dann würdest du dann das Vorhaben der aktiven Sterbehilfe weit von dir wegschieben? Ja, würde ich. Mhm. Weil das man kann nicht, man zermürbt innerlich total und es ist unerträglich, fast unerträglich. Und die Schmerzen werden ja in der Nacht immer stärker, ne? Mhm. Und ziehen sich hin bis zum Vormittag des anderen Tages. Und dann habe ich am Nachmittag ein bisschen weniger Schmerz. Aber das ist eben täglich und da wird man eben mürbe. Ja, und vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du das seit deinem 25. Lebensjahr letztendlich hast und du bist heute 53. Ja. Das ist ja eine unermessliche Zeit. Ja. Das heißt, Schmerzfreiheit, kannst du dich kaum mehr daran erinnern? Nein, kann ich gar nicht. Ist nicht. Also ich habe auch mal von einem Arzt Morphium-Tabletten bekommen, 30 Milligramm sind da. Wenn ich die nehme, geht es mir relativ besser. Gut, wie auch immer. Aber der Arzt verschreibt sie mir nicht, weil er eben sagt, ich kann sie ihm verschreiben, aber ich werde die nie erhöhen. Das heißt aber, auch für mich, nach einer gewissen Zeit gewöhnt sich der Körper dran und man müsste wieder eine höhere Dosis haben. Dein Schmerztherapeut, hast du den Eindruck, dass das ein Mann ist, so auf dem neuesten Wissensstand? Hast du großes Vertrauen in den? Ja, also es ist mein dritter Schmerztherapeut, mit dem ich also nun ein bisschen menschlich gut kann, sage ich mal, oder besser kann als mit den anderen. Aber ich weiß nicht so recht. Irgendwo bin ich auch am Ende jetzt mit meinem. Ich könnte mir vorstellen, dass wir viel Reaktionen jetzt bekommen auf unser Gespräch und sicherlich auch interessante Informationen oder Tipps noch. Die würden wir gerne an dich weiterreichen. Das wäre sehr nett. Das würde ich sehr gerne machen. Aber nochmal einen Satz zu deiner Tochter, Ursel. Ich finde das sehr rücksichtsvoll von dir, dass du da vorsichtig auch bist, was deine Tochter betrifft. Aber ich finde, sie ist eine Frau von 30 Jahren. Und ich finde auch, dass sie konfrontiert werden muss mit der realen Situation der Mutter. Dass sie das auch nicht verdrängen darf. Insofern finde ich, dass du ihr das zumuten kannst, auch die Gespräche darüber zu führen. Ja, bist du sicher, ja. Ja, ich finde schon. Es ist schade, dass ich nicht mit deiner Tochter sprechen kann. Ja, natürlich ist es als Kind furchtbar, das zu hören, aber die beste Hilfe, die sie dir zuteil werden lassen kann, ist ja erstmal ein offenes Ohr. Denn sie ist deine engste Bezugsperson. Ja. Ja. Das ist ja schlimm, wenn man in der Situation lebt, in der du lebst und mit der engsten Bezugsperson gar nicht mal so ganz offen reden kann über alles. Ich habe nur, es ist ja die Angst, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ich sie damit verletze. Ich weiß nicht, in was für Chaos, ist nicht richtig, aber wo ich sie hineinstürze, indem ich ihr das sage. Und ich weiß nicht, wie sie dann damit umgeht, ob sie dann selbst leidet, ob sie... Natürlich hat sie dann auch Angst mit Sicherheit und sag ihr das doch genau so mal, wie du es mir gerade gesagt hast, mit all deinen Bedenken und deinen Unsicherheiten. Weißt du, Ursel, natürlich wird sie leiden, aber sie leidet ja so auch, weil sie ihre Mutter leiden sieht. Aber letztendlich ist es natürlich viel besser, wenn man auf der Basis miteinander spricht, dass man das Gefühl hat, ich kann dem anderen alles sagen. Ich nehme das Gespräch hier auf und ich habe vor, es ihr zu zeigen. Vielleicht macht es das leichter ein bisschen. Das ist natürlich für einen Sohn oder für eine Tochter eine belastende Situation. Aber ich finde, dass man als Sohn und Tochter da durch muss. Ich finde, dass man sich dem stellen muss. Denn nur so, wenn man sich wirklich stellt, kann man dem Vater oder der Mutter wirklich helfen. Und ich bin sicher, deine Tochter liebt dich über alles und sie will dir helfen. Es ist nur so, sie ist in Bayreuth. Es ist so weit weg von Elsterwerda und sie kann auch nicht immer so bei mir sein, ne, und mir helfen und so. Aber das kommt noch dazu. Aber ihr könnt telefonieren. Ja, das könnten wir. Kann man auch sehr lange und... Ja, ich weiß gar nicht jetzt so richtig, was ich damit sagen wollte, aber ja, es wäre für mich vielleicht einfacher, wenn ich sie jeden Tag sehen natürlich, würde. Natürlich, klar. Sicherlich. Dann, wie viele Kilometer seid ihr denn auseinander? Ich weiß nicht, Bayreuth und Esterwerda. Esterwerda liegt zwischen Berlin und Dresden. Achso, ja gut, das ist ein ganzes Stück. Fährt ungefähr 3-3,5 Stunden. Von dort bis hier. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Das ist eine persönliche Meinung. Aber deswegen wirst du wahrscheinlich auch angerufen haben. Ja. Gib das Band deiner Tochter. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn deine Tochter das Gespräch suchen würde mit dir. Das offene Gespräch. Das vorbehaltlose Gespräch. Ja, okay. Und jetzt möchte ich sehr gerne, damit du nicht jetzt so ganz in die Nacht alleine entlassen wirst, dass du nochmal angerufen wirst von meiner Psychologin, von der Heidi. Ihr könnt ja ganz einfach auch nochmal die Sache weiter erörtern und sprechen. Ja, okay. Danke ich dir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft, liebe Ursel. Ganz viel Kraft. Ja, danke. Von Herzen alles Gute. Danke dir. Auf Wiederhören. Wiederhören und danke für alles. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt moralische Konflikte. Und ich möchte gerne, so wie ich das gerade auch schon getan habe, mit Ramona und Ursel über Konflikte mit euch sprechen, die euch ja sehr ans Herz gehen, wo eine Entscheidung nicht so einfach ist, wo man nicht einfach so sagen kann, ja, zack, zack, das kann so und so gelöst werden. 0800 220 50 50. Begrüße herzlich die Ruth. Und Ruth ist 53. Auch 53. Ja. Schön wär's, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. 55 ist die Ruth, aber ansonsten ist es okay. Okay. Zunächst mal ein Strich so mit dem Honigquast an die Regie, an den Christian, der also das ganz toll macht und sagt, sind Sie noch da oder bist noch da und warte. Das ist ja nett, dass du sagst, weil die Kollegen im Hintergrund auch sehr viel zu tun haben während einer solchen Sendung und das ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, gerade bei auch einem solch heiklen Thema. Nee, und ich denke, es war auch ein sehr, sehr offener, netter Mensch. Mhm. So, meine Problematik, ich muss ein bisschen mit der Kindheit beginnen. Mhm. Ich bin als Persilkind, Einzelkind aufgewachsen. Wie nennt man das, Persilkind? Ich sage Persilkind. Warum? Weil so weiß, so schön, so vom Ballett über Klavier, über Studium. Ja. Wohlbehütet. Oh, aber mehr als das. Mhm. Aber zusätzlich isolierte Einzelhaft. Mhm. Kontakt. Wurden selektiert und so weiter und so fort. Goldener Käfig. Richtig. Mhm. Hatte großes Glück, lernte meinen Mann kennen, einen Mediziner, einen absoluten Freidenker, 6 Jahre älter, und meine Eltern kuschten. Mhm. So. Mhm. Es war schön. Ich habe 5 Kinder. 5 Kinder? 5 Kinder. Gratulation. Mein Mann hatte einen Hirntumor, trotzdem habe ich noch mein letztes Kind zur Welt gebracht, bewusst, als er starb, war sie 1 Tag und 3 Jahre. Gut. Mhm. Oh, was für eine schwere Belastung. Ich denke, wenn man allein ist, ja. Ja, auch vorher. Das heißt, du warst schwanger und wusstest, dein Mann wird sterben. Das wusste ich schon Jahre vorher. Ja. Also 5 Jahre vorher, okay. Mhm. Meine Eltern haben mich, um die es jetzt geht in meinem Konflikt, haben mich in diesen 5 Jahren Krankheit meines Mannes sehr unterstützt. Mhm. Obwohl genügend Geld da war für, ich sag mal, einen Lehrling im Haushalt, für eine Frau, die einen halben Tag kam und solche Geschichten, weil ich mit in der Praxis sein musste und quasi sein Gedächtnis war in den letzten Jahren. Mhm. Als mein Mann starb, sagten meine Eltern, also wir sind jetzt zu alt, wir können dir nicht mehr helfen. Mhm. Und ich saß da zwar mit Geld, mit meiner Trauer, die ich vor den Kindern nicht zeigen konnte, sehr stark sein. Mhm. Gut, irgendwann habe ich das hier in Westfalen in diesem 60.000 Einwohner-Kaff nicht mehr ausgehalten, bin nach Berlin gegangen. Mhm. Habe genau das Richtige gemacht, bin zu einem Beruf gekommen, den ich jetzt nicht nennen möchte, wie die Jungfrau zum Kind, habe sehr, sehr viel Geld freiberuflich verdient, kenne also die Menschen, die glauben, zu den obersten 10.000 in Deutschland zu gehören. So. 2001 begab ich mich für 9 Monate ins beatmungspflichtige Koma in die Charité. Warum? Egal. Verkannte Diagnosen. Ja. Ja. 2002 brauchte ich zur Genesung innerhalb dieses Jahres Charité, bekam ich einen Anruf von meiner Mutter, weil es ja zu teuer ist, anzurufen. Und ich konnte aus der Intensivstation natürlich nicht anrufen. Ja, das ist aber hart. Und die Eltern eine Karte zu meinem Geburtstag, deine tapfere Mutter. Hingegen mein Sohn unterbrach sein Studium. Das ist ja auch schon wieder, das ist schon fast zynisch, deine tapfere Mutter und du liegst im Koma. Oder ja, deshalb, ich bin jetzt auch ein bisschen böse. Hingegen mein Sohn unterbrach seine Ausbildung für ein Jahr und war also jeden Tag, den der liebe Herr werden ließ, bestimmt auch zähneknirschend in der Charité, weil alle anderen Kinder an anderen Orten in Ausbildung waren. So. Machen wir jetzt einen Bogen zur Jetztzeit? Ja, 2003 gehe ich wieder nach Westfalen, um meine Eltern zu besuchen. Abgemagert wie ein Skelett, kein Haar auf dem Kopf aufgrund dieser Schocksituation, ja. Sag mir mit einem Wort, damit ich es noch alles besser verstehe, was für eine Erkrankung du hattest. Das weiß keiner so ganz genau. Man vermutet einen Magendurchbruch, andere sagen ein geplatztes Zwölffingerdarmgeschwür. Ich hatte keine Beschwerden, war in zwei Berliner Kliniken und rief dann einen mir bekannten Ordinarius an und sagte, ich brauche ein Bett oder ich sterbe. Und das war das letzte am 11.02.2001, was ich weiß, und wachte dann kurz vor Weihnachten auf. Ja? Okay, zurück in Westfalen. Gut. Zurück in Westfalen 2003. Ich besuche meine Eltern in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung und denke, mich trifft der geheiligte Schlag. Mein erster Schritt war, der Kammerjäger kam. Wir hatten Flöhe, wir hatten Läuse und wir hatten Bettwanzen. Gut, das war getan. Ich wusste, meine Eltern können nicht mehr alleine leben. Und ich habe ihnen gesagt, kommt, wir gucken uns jetzt nette, betreute Wohnen an, wo ihr eure eigene Wohnung habt. Ich mache mal eben jetzt eine Unterbrechung. Ja. Das werden wir gleich vertiefen. Ich möchte mal jetzt in das Jahr 2008 gehen und dir einfach ein paar Fragen stellen. Ja, bitte. Leben die Eltern noch? Ja. Sind die Eltern schwer krank? 98, 88, beide, wenn du so möchtest, kerngesund bis auf die Pflegestufe 3, aber sie haben organisch nichts. Das heißt, sie sind demenzkrank. Meine Mutter ist schwerst dement, sehr gut zu handeln, und mein Vater gilt offiziell als demenzkrank, ist aber altersstarrsinnig. Ja. Leben Sie in einem Altenheim jetzt? Nein, Sie leben in dieser Vierzimmerwohnung. Wer betreut Sie? Ich. Du? Ja. Und wo ist der moralische Konflikt jetzt? Der moralische Konflikt ist der, dass ich einfach nicht mehr kann. Mein Vater... Wie viele Jahre machst du es jetzt? Seit 2003, Naja, immerhin, das ist ja schon eine lange Zeit. Ja. Du machst alles, du pflegst sie, du kaufst ein, du putzt, du machst alles. Ja, ich mache alles. Da kommt keiner sonst. Doch, ich habe eine Krankenschwester eingestellt, die kommt jeden Tag 2 Stunden. Das akzeptieren sie auch. Mit Mühe und Not, ja. Nur das nützt mir ja gar nichts. Mein Vater hat Sturzdurchfälle, das heißt, ich muss ihn zigmal am Tag unter die Dusche stellen. Meine Mutter muss ich zigmal am Tag, die kann nicht mehr stehen, ins Bett heben zum Wickeln und solche Dinge. Und er führt, und meine Mutter, das ist also gut zu händeln, und ich kann sie umlenken, wenn sie böse wird. Mein Vater benimmt sich mir gegenüber, es tut mir leid, wenn ich das sage, wie ein Schwein. Zum Beispiel, beide bekommen 2-mal in der Woche Krankengymnastik. Und das ist ja ganz wichtig für ihn, um seine Beweglichkeit, er kann ja noch laufen, zu erhalten. Und wenn er dann mit der Krankengymnastin wieder im Haus ist, die steigen Treppen, laufen ein Stückchen und so weiter, dann beschimpft er mich also mit dem netten polnischen Kurwa. Ich glaube, das brauche ich nicht zu übersetzen. Ja. Er schreit nachts derartig. Er ist also... Nun ist er ja, und Sie sind ja aufgrund Ihrer Erkrankung oder aufgrund des hohen Alters nicht mehr zurechnungsfähig. Richtig. Ich bin auch mit 2 meiner Kinder Betreuer, weil ich mir es teilen wollte, wenn man mal so eine einsame Entscheidung treffen muss. Was wäre denn, wenn du einfach jetzt die Entscheidung fällen würdest, sie in ein gutes... Du bist finanziell, hast du gesagt, stehst du gut da. Sie in ein gutes... wirklich ein gutes Pflegeheim zu geben? Ich kann es nicht. Warum? Ich kann es nicht, weil zum Beispiel ich meine Eltern jedes Jahr so mal 5 oder Tage oder eine Woche in eine spezielle Demenz-Kurzzeitpflege mit ausgezeichnetem Ruf gebe. Mhm. Jedes Mal, wenn sie zurückkommen, macht meine Mutter immense Rückschritte. Ich fordere sie so, dass sie selber noch ist, zumindest wenn sie Kraft hat. Dann. Ah, du hast Angst, wenn sie jetzt in ein Pflegeheim kommen, dass sie noch weiter abbauen. Und da setzt deine große Verantwortung an. Auf der einen Seite, du weißt, dass du quasi so die Lebensflamme bist für die beiden. Innerlich sagst du dir, ich kann nicht mehr. Ja. Und hast eben auch noch die Vergangenheit im Hintergrund, dass sie dich eigentlich nie wirklich gut behandelt haben. Richtig. Von Herzen nie. Es war nie herzlich und es war nie ehrlich. Nie ehrlich, diese doppelten Gesichter. Weißt du, wenn Besuch kommt, dieser Strahlemann, kaum ist der Besuch. Könntest du denn, Ruth, aufgrund der Tatsache, dass du finanziell gut dastehst, dir einfach noch mehr Hilfe in diese Wohnung holen? Dass du zwar präsent bist, aber dass man dir viel, viel mehr abnimmt, dass vielleicht noch eine Kraft eingestellt wird. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Jetzt kommt noch dreimal in der Woche eine Putzfrau, was wunderbar ist für 3 Stunden. Mhm. Auch die Krankenschwester macht mir mal ein Wochenende oder so. Nur du musst dir Folgendes vorstellen. Jede Nacht habe ich das Gebrülle meines Vaters, der so lange schreit. Wohnst du denn auch mit in dieser Wohnung? Ja, natürlich. Das ist doch der Konflikt. Mhm. Und mein Sohn sitzt in meinem Berliner Penthouse. Ja, was soll ich damit machen, ne? Bist du denn so weit innerlich, dass du es manchmal hinschmeißen möchtest? Ja. Aber du kannst es nicht. Ich kann es nicht. Das heißt, du bist letztendlich in so einer Zwickmühle, dass du sagst, ich muss es durchstehen, bis die alten Herrschaften gestorben sind. Ja, und ich weiß, dass dann wahrscheinlich selber reif für Pflegeheim. So, jetzt nochmal gefragt. Es geht mir nicht so richtig in den Kopf, Ruth. Ja. Es muss doch möglich sein, dass du eine 24-Stunden-Pflege anstellen kannst, die dir zur Seite steht. Die ist nicht bezahlbar, Domian. Selbst für meine Eltern, ich kann hier ganz offen sein, die also eine Rente, das finde ich recht viel. Achso, ich dachte, du hättest so viel Geld, dass du das bezahlen könntest. Von 3.500 Euro haben. Mhm. Auch ich wäre gerne bereit, 2.000-3.000 Euro dazu zu geben. Nur eine Hilfe, eine 24-Stunden-Hilfe, die fachlich gut ist, das heißt, du brauchst 4 Kräfte. Mhm. Du kannst nicht sagen, ich nehme jetzt eine Polin oder eine Rumänin, das sind alles keine Krankenschwestern in dem Sinne, nicht? Die machen leider, es mag Ausnahmen geben, würde ich nicht bestreiten. So, jetzt ist der Punkt, den du gerade selbst richtig formuliert hast. Ja. Wenn ich das, ich spreche mal in deinem, wenn ich das so weitermache, besteht die Gefahr, dass ich gesundheitlich und psychisch komplett ruiniere. Vor allem im Moment. Und da musst du für dich, das ist natürlich aus Außenstehender schwer zu sagen, musst du, so hart das auch klingt, eine Grenze ziehen, finde ich. Denn was tust du deinen Eltern an, wenn du beispielsweise jetzt einen Totalzusammenbruch bekämst und müsstest selbst monatelang in eine Klinik oder so? Ja. Das heißt, da musst du dann irgendwann doch eine Zäsur ziehen. Vielleicht auch mit der Option, ich gebe sie in ein Heim, sorge aber dafür, dass ich jeden Tag da bin. Dass sie vielleicht da eine Zusatzbetreuung noch kriegen, damit sie wachgehalten werden. Aber dass ein Schwerpunkt der Verantwortung wegdelegiert wird von dir. Ja, denn ich merke es an mir, also mehr psychisch als körperlich. Ich spreche da nicht mehr. Ich merke, dass ich nicht mehr spreche und das ist eigentlich ein Zeitpunkt für mich. Ich kenne das aus der Zeit nach dem Tod meines Mannes, da muss ich raus. Was spricht dagegen, wenn du sagst, okay, ich suche ein gutes Pflegeheim hier in meiner Umgebung? Und ich gehe jeden Tag dahin. Ich beschäftige mich viele Stunden am Tag mit meiner Mutter und meinem Vater. Dann hast du immer noch einen großen Dienst deinen Eltern erwiesen. Was spricht dagegen? Dagegen spricht, dass mein Vater das nie aufgrund des Altersstarrsinns einsehen wird. Meine Mutter ist örtlich, räumlich nicht mehr orientiert, ja. Gut, aber er geht ja auch in diese ambulante Geschichte von der, was du gerade erzählt hast, in diese Demenz-Trainingsgeschichte da. Nee, das wird hier zu Hause gemacht. Ach so, verstehe. Das wird zu Hause gemacht. Gut, aber vielleicht müsstest du da mit Fachleuten dich beraten, wie man eben auch einen so alten Mann dazu bewegen könnte, diesen Schritt zu gehen. Denn es muss etwas passieren, so wie du mir das jetzt geschildert hast. Also das sagt mir mein ganzes Bauchgefühl, das kannst du nicht so weitermachen. Ich habe so einen ganz bodenständigen Hausarzt, einen netten, der einfach sagt, gut, sie müssen ihren Vater zumindest mal probeweise 4 Wochen in so ein Heim und zwar allein ohne seine Frau. Ja, also da haben wir schon so Ansatzmöglichkeiten, die man irgendwie durchdenken muss. Liebe Ruth, meine Zeit rennt mir ein bisschen weg. Ja, ist klar. Und was mache ich, wenn meine Mutter dann sofort stirbt? Kann ich dann mit meinem Gewissen leben? Weiß ich nicht. Ich finde, dass du schon sehr viel gemacht hast, finde ich, dass du sehr viel machst. Und wenn du das jetzt auch noch sehr verantwortungsbewusst löst, diese aktuelle schwere Problematik, finde ich, dass du dich sehr gut verhalten hast, finde ich schon, von dem, was ich jetzt alles erfahren habe. Weißt du was? Wir rufen dich auch nochmal an. Ich möchte dich auch nicht einfach jetzt so verabschieden. Ich könnte heulen, weil ich kenne die Problematik und ja. Ich schaffe den Schritt nicht. Ja, wir rufen dich gleich nochmal an, Ruth. Du, danke. Machen wir sehr gerne. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Kai ist hier. Kai ist 53. Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Domian. Hallo Kai, schön, dass du da bist. Also erstmal, ihr habt eine wunderbare Sendung. Ich schaue sie selbst oft mit meiner Frau sogar. Vielen Dank. Und da erstmal, also macht weiter so. Und heute bin ich nun selbst in einen wirklich moralischen Konflikt. Ich habe mit keinem Menschen schon darüber gesprochen. Ich muss dir erstmal sagen, ich bin 54 Jahre alt, stehe im Beruf, bin Regisseur. Was bist du? Ich bin Regisseur. Regisseur? Ja. Beim Theater? Am Theater, ja. Möchte aber nichts sagen. Nein. Großes Theater. Ja, das ist so. Bin verheiratet, meine Frau ist 46 Jahre alt, habe 2 Kinder, ein Mädchen von 24, die hat Jura studiert und der Junge ist 22 und ist Bauzeichner. Klingt alles gut. Ja, ich bin seit 26 Jahren verheiratet und das ist mein moralischer Konflikt. Ich bin bisexuell. Bin bisexuell und habe im Grunde genommen schon vor der Ehe meine Frau betrogen. Und habe jetzt seit 5 Jahren einen wirklich guten Freund, einen ausgesprochenen hübschen Freund, der ist erst 27, also halb so alt wie ich. Wir mögen uns sehr und er ist auch bisexuell, hat eine Freundin und meine Frau kennt ihn und seine Freundin. Wir waren schon mal aus. Aber sie hat überhaupt keine Witterung. Wirklich nicht mal eine Witterung. Und mein Problem ist jetzt, ich wollte schon mit ihm Schluss machen. Ich möchte nicht, dass es ihm mal so geht, wie es mir, wie ich empfinde. Das heißt aber nicht, dass ich meine Frau liebe ich auch. Ich liebe sie wirklich, ja. Und wir sind doch sexuell noch, ich würde sagen, sehr gut dran. Und das läuft zwischen dir und deiner Frau sexuell auch immer noch gut? Ja. Weil ich möchte da nicht keine Details gehen mit meinem Freund. Ich sage richtig, Freund ist nicht, was manche homosexuell oder was weiß ich nicht oder machen, also anal oder so, das gibt es nicht bei uns. Aber du würdest schon sagen, dass das eine Liebesbeziehung zwischen dir und dem jungen Mann ist? Ja, es ist nicht eine Freundschaft, es ist eine richtige Liebesbeziehung. Von beiden Seiten? Von beiden Seiten. Wie lange läuft diese Liebesbeziehung jetzt? 5 Jahre. 5 Jahre schon. Ja, ich würde sogar sagen, von ihm noch mehr als von, von beiden gleich. Wie oft siehst du ihn? Naja, so einmal in der Woche so ungefähr. Einmal in der Woche. Wie stellt er sich denn? Er ist ja nun auch eine ganz andere Generation und geht vielleicht an die Sache anders ran. Wie stellt er sich denn so das weitere Zusammenleben vor? Stellt er Forderungen? An mich stellt er überhaupt keine Forderungen. Ich hatte ihm bloß mal angedeutet, habe gesagt, ich will jetzt auch nicht den Namen nennen. Ne? Natürlich nicht. Ist es nicht besser, wenn wir bloß mal telefonieren oder das ist doch wegen seiner Freundin und ich möchte das. Und dann hat er geweint und ich letzten Endes auch. Ich bin dann auch so traurig gewesen und dann ist er wieder weggeschoben. Das ist der eine Konflikt. Der andere Konflikt ist mein eigener Konflikt meiner Kinder gegenüber. Und speziell also meine Tochter. Meine Tochter hat einen Lebenspartner und die haben auch schon eine Wohnung zusammen. Und Ich weiß einfach nicht, ob ich einen Tisch machen soll. Ich kann es nicht mehr abstellen. Also abstellen heißt du, dass du kannst nicht abstellen, dass du auch eine Sehnsucht nach Männern hast? Nein, kann ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du kannst die Gefühle zu dem jungen Mann auch keineswegs auch nicht abstellen? Nein. Du hast in den 26 Ehejahren deine Frau sehr oft mit Männern... genauso betrogen, wie ein mancher Mann mal hin und wieder mal seine Frau... Mit einer Frau betrügt. Mhm. So habe ich hin und wieder mal betrogen. Aber vor der Ehe oder bevor wir uns kannten, meine Frau ist jetzt 46, ja, also verhältnismäßig hier war sie jung, als die Tochter kam. Ne? Mhm. Vor der Ehe ist das nicht passiert? Doch, auch schon. Und da habe ich eben gedacht gehabt, ich stand ja auch auf Frauen, ich habe ja immer Freundinnen auch gehabt, dachte ich dann, das geht weg. Du hattest aber außer diese Beziehung, von der du gerade gesprochen hast mit dem jungen Mann, hattest du keine längere Beziehung mit einem Mann parallel zur Ehe? Nicht so eine liebe Freundschaft, sagen wir mal. So intensiv wie mit ihm jetzt. Das ist aber auch eine sexuelle Beziehung. Ja, hatte ich auch. Aber nee, ich meine zu diesem jungen Mann, über den wir sprechen. Ja. Das ist auch eine sexuelle Beziehung. Ja, das ist. Nicht die übliche schwule Beziehung, aber es ist auch Erotik und Sexualität im Spiel. Ja, aber ich sagte ja, um das ganz klar zu sagen, also kein Kanal. Ja, okay. Ne? Das ist ja auch völlig wurscht jetzt, was ihr da im Bett macht. Das ist ja, im Grunde ist das auch wirklich wurscht, ja. Also Kai, ich habe jetzt gerade ein bisschen rausgehört, wie du das so erzählt hast. Ich habe den Eindruck, dass das Maß für dich selbst mittlerweile randvoll ist. Des Parallellebens, des Lügens. Ja, aber schon lange. Vielleicht schon lange, ja. Domian, wirklich schon. Oder ich will mal so sagen, seit der Freundschaft, seit dieser engen, wirklich lieben Freundschaft, er könnte mein Sohn sein, mit 27 Jahren, er ist genau halb so alt wie ich. Ja, und das wünschte ich mir manchmal. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ja, so. Aber ich denke mich auch gerade in dich hinein. Du hast gerade von deiner Frau so gesprochen, dass du sie auch sehr schätzt und ehrst und auch nach wie vor sehr, sehr liebst. Ja, ja. Umso schlimmer, was du der Frau antust. Auch das eben, das ist ja auch mein Konflikt, was ich den Menschen, in dem Falle meiner Frau, definitiv, mehr als den Kindern. Ja, die Kinder finde ich jetzt erstmal nicht so. Das ist, finde ich, nicht so von Belang. Die haben das zu akzeptieren, wie du bist und wie du dich orientieren solltest. Deine Frau ist für mich das Wichtigste im Moment. Ja. Wenn du sagst, ich bin kurz davor oder überlege, reinen Tisch zu machen, wie würde reiner Tisch machen bei dir aussehen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Auch da habe ich mir an für sich Gedanken gemacht. Einmal wollte ich das von meinem Freund sagen, richtig, und ich wollte nicht alles erzählen, aber dass ich mich eben immer schon auch zu Männern hingezogen fühlte. Dann wird sie dich fragen, hast du denn auch früher Erfahrungen gesammelt mit Männern während unserer Ehe? Was wirst du antworten? Dann müsste ich sagen, wenn ich einmal anfange damit, dann würde ich sagen, ich habe auch früher schon vor unserer Ehe mit Kommilitonen, und also ich bin nie in irgendeinen Club gegangen oder irgendeinen Schatt oder. Wenn sie dich fragt, wie lange läuft die aktuelle Beziehung, was wirst du antworten? Ja, dann müsste ich dann wirklich sagen, diese 5 Jahre. Also sind wir jetzt mittlerweile bei der ganz reinen Wahrheit. Ja, nicht? Ja. Ich bin in solchen Fällen immer zwiegespalten. Einen Seite möchte ich dich natürlich dazu ermutigen, ein ehrliches Leben zu führen. Das bedeutet, dass du die jetzigen Verhältnisse verändern musst. Ja. Das finde ich auf jeden Fall, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das heißt, dass du dich zu deinem Freund orientierst. Würde er das denn übrigens auch machen? Würde er sich dann auch gänzlich auf dich einstellen? Weiß ich nicht, Domian. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einmal darüber gesprochen, und ach, das ist schon Monate her und seitdem nie wieder, immer weggeschoben, weil es mich immer wieder zu ihm hinzog. Mhm. Und nun, ja, ist das für ihn ja auch ganz bequem in so einer, du machst es und er macht ja, das gleichermaßen. Ja, das sagt man bequem, aber das ist so eine, ich bin, letztendlich ist es natürlich nicht, im Grunde ein ehrlicher Mensch, weißt du? So, und das tut mich noch mehr in Konflikt einfach bringen, ein Leben lang mit einer Lüge. Absolut. Also deswegen finde ich das jetzt auch erstmal auch nicht relevant, wie dein Freund sich entscheidet. Es geht darum, dass du mit erhobenem Haupt in deinem Leben stehen kannst. Das kannst du im Moment nicht. Also im Grunde nicht. Nein, im Grunde glaube ich kein Mensch, weil ich kein, ich bin kein Tuntentyp oder was weiß ich nicht. Oder also lass mich mal ein Wort noch zu deiner Frau sagen. Mhm. Natürlich ist das ein gangbarer Weg, dass du ihr dann wirklich alles sagst. Und da habe ich natürlich wieder Angst. Da, das kann man machen, bestimmt. Ja. Meine Sorge ist, wahrscheinlich deine auch, du hast es gerade schon angefangen zu sagen, dass man dem Ehepartner, den man liebt und den man verehrt und ehrt, dass man den so in den Grundfesten verletzt und erschüttert, weil ein ganzes Leben zusammenbricht, damit sie irgendwann sagen, das war doch alles Lüge. Ja, das ganze Leben auf einer Lüge. So, und da frage ich mich immer, muss man das der Partnerin antun? Muss man das alles dann so sagen? Du könntest ja auch sagen, dass du dich jetzt orientiert hast und dass du dich jetzt dazu entschieden hast. Manchmal sind Lügen auch gnädig und bedeuten Lügen Gnade. Also du meinst also eine kleine Notlüge, also nicht von der Vergangenheit, sondern mehr von der Gegenwart sprechen. Kai, das ist wirklich eine Gewissensentscheidung. Ich weiß das nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Manchmal tendiere ich dazu, dass ich sage, verschont die Frau. Ja. Zerstöre ihr nicht 30 Jahre ihres Lebens. Ja. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ja, okay, wenn ich jetzt schon mal ganz ehrlich bin, dann sage ich es auch. Aber dann ist wieder die Frage, warum du die absolute Ehrlichkeit auf den Tisch legst, um endlich mal dein Gewissen frei zu machen und wieder muss jemand anders runterleiden. Ja. Ne? Ja. Oder hat es auch noch einen anderen Beweggrund? Nein. Meine Tendenz innerlich geht dazu zu sagen, mach ihr nicht das ganze Leben kaputt. Aber das ist nur meine Tendenz. Ich weiß es wirklich nicht genau. Aber was ich weiß ist, und da möchte ich wirklich zu ermutigen, veränder dein Leben und lebe ehrlich. Lebe jetzt ehrlich. Du bist jetzt 53, 54. Ja, 54. So, du hast schon genug Lüge hinter dir. Mach jetzt einen Strich darunter und lebe ehrlich. Geh zu deinem Freund, geh in ein offenes Leben rein. Ja, und ich bin 54, ja, und irgendwann verliere ich ihn auch. Ja, aber darüber muss man jetzt nicht spekulieren. Du kannst Leben, es gibt keine Lebensversicherung für Gefühle. Nein, die gibt es ja, ob das nun Mann Mann ist oder Frau, die gibt es ja auch mit meiner Frau nicht. Mhm. Nein, da hast du vollkommen recht, was du sagst. Und dafür habe ich auch nicht die Angst. Und außerdem kann man, wenn da nichts mehr ist, trotz all dem eine Freundschaft halten. Absolut. Weil, weißt du, eine wirkliche Freundschaft. Mhm. Und das ist eben mein Konflikt, da meine Frau ihn sogar kennt und sehr nett findet, den jungen Mann. Mhm. Ja? Und auch die Freundin von ihm. Und die Freundin ist auch sehr, sehr nett. Ein ganz, ganz liebes Mädchen. Lieber Kai, ich habe dir jetzt so die Grundrichtung gesagt, was ich denke. Ich auch nicht. Ich könnte mich einfach mal ein bisschen freisprechen. Ja. Und kann ich ja gar nicht erwarten. Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall dich eine gute Entscheidung, eine klare und offene und richtige Entscheidung. Das wünsche ich dir sehr. Domian, ich tue mich wirklich bedanken erstmal bei euch. Alles Gute, lieber Karl. Und es hat mir jetzt erstmal eines geholfen, ein bisschen freisprechen. Das glaube ich. Weißt du? Sehr gut, das freut mich. Ich habe mit keinem Menschen irgendwann gesprochen. Darum habe ich auch nicht gesagt, wo ich herkomme. Ihr wisst es ja an der Telefonnummer. Ja. Also, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und die richtige Entscheidung, Kai. Und ich bedanke mich recht herzlich und nochmal alles Gute für eure Dankeschön. Sendung. Ja? Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Ciao. Tanja begrüße ich herzlich. Tanja ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Gut, Tanja, erstmal vielen, vielen Dank, dass es deine Sendung gibt. Gut, das haben schon viele gesagt. Ja, aber ich freue mich sehr über jeden, der es sagt. Vielen Dank. Danke. Also mein moralischer Konflikt ist, dass ich anschaffen gehe, seit etwa 2 Jahren. Und seit etwa einem halben Jahr einen Freund habe, den ich wirklich von Herzen liebe. Und der weiß davon nicht. Und der weiß nicht. Das ist halt. Was sagst du dem denn, was du tust? Ich sage ihm überhaupt nichts. Also normalerweise, ich bekomme Unterstützung. Also eigentlich bin ich arbeitslos. Mhm. Aber der merkt doch dann, dass du mehr Kohle hast als eine arbeitslose Frau. Ich weiß nicht. Vielleicht macht er sich darüber keine Gedanken oder er sagt es nicht. Also er weiß, dass ich diesen Job gemacht habe. Ach so, dass du das mal früher gemacht hast. Ja. Ach so, das hast du ihm schon gesagt. Das habe ich ihm vor ein paar Wochen gesagt, genau. Und hast du dann nicht nachgefragt, wann hast du es gemacht, wie lange hast du es gemacht? Gar nicht. Gar nichts? Gar nicht. Er hat überhaupt nicht nachgefragt, er meinte halt nur, naja, man muss halt irgendwie sein Geld verdienen. Ach, das ist aber eine sonderbare Reaktion für einen Mann. Ich hatte jetzt erwartet, ja, dass er aus allen Wolken fällt und fragt, es gibt ja 1000 Fragen, die man da fragen kann. Ich hatte auch damit gerechnet, aber er hat nicht nachgefragt. Ich habe natürlich dann auch nicht weiter gebohrt. Was hast du ihm denn gesagt, wie lange du das mal gemacht hast? Ich habe gesagt, ich habe mit 18 angefangen und ich habe vor unserer Beziehung, als es mit uns ernst wurde, habe ich aufgehört. Ach so. Was sogar stimmt, also ich sag mal, ich arbeite in keinen Clubs mehr und Privathäusern, also nichts mehr, wo man mich irgendwie erwischen könnte, sagen wir es mal so. Wo arbeitest du denn? Daheim. Also ich habe Liebhaber, die regelmäßig zu mir kommen und dann Geld bezahlen. Ach so, und die akquirierst du über das Internet oder über Zeitungen oder? Ich habe sie so gefunden und ich habe mir ein paar gesucht, die habe ich dann behalten, die paar und Was meinst du denn, was dein Freund sagen würde, wenn du ihm beichten würdest? Ich mache es immer noch. Ich glaube, er würde Schluss machen. Obwohl er ja schon relativ locker reagiert hat, finde ich. Ja, aber ich glaube, wenn er wüsste, dass ich das jetzt noch mache, ich glaube, er würde Schluss machen. Ja, du hast ihn natürlich fulminant belogen. Ja, das Schlimme ist halt einfach, ich liebe meinen Job. Ich liebe ihn wirklich. Was liebst du denn mehr? Kann man einen Job lieben? Kann man einen Job wie einen Menschen lieben? Es ist wirklich 50-50. Wirklich. Das macht mich jetzt sehr nachdenklich. Ich finde, es ist Job, halt einfach so, dass ich dieses Leben liebe. Und das habe ich schon damals, ich meine... Das ich Leben habe oder die Kohle, die damit verbunden ist? Beides. Also ich sag mal, ich habe nie für Drogen oder für einen Zuhälter gearbeitet. Nie. Mhm. Es war immer für mich. Ich habe das Geld immer für mich gehabt. Mhm. Und es war immer so, ein einfaches Beispiel, du sitzt in der Straßenbahn um 16 Uhr, siehst die Leute neben dir, die gerade nach Hause kommen, total gestresst. Und du denkst, du stehst darüber. Naja, du stehst darüber, du stehst da in einem anderen Bereich, sagen wir es mal so. Ja, aber man fühlt sich überhaben. Man denkt sich, ihr Idioten, ihr arbeitet 8 Stunden lang für so wenig Geld und ich, ja. Also weißt du, ich stehe wirklich Mädels, die im Gewerbe arbeiten, alles andere als kritisch gegenüber. Ich finde, dass es die Mädels geben muss und ich habe wunderbare Frauen da schon kennengelernt, auch hier in der Sendung. Ja. Aber man muss nicht da drüber stehen, wenn man sowas macht. Man muss nicht über den anderen stehen. Was ich ganz gravierend finde, ist wirklich die Entscheidung zwischen Liebe und Job. Ja, und, das ist eben mein Problem im Moment. Ich sage dir, was ich sage, ich würde mich immer für die Liebe entscheiden. Ja. Aber weißt du, wenn ich mich für die Liebe entscheiden würde, dann würde ich nämlich ganz ohne Geld quasi dastehen. Ja, also, da musst du dein Geld in anderer Weise verdienen, wie das tausend Millionen andere Menschen auch tun. Und dann musst du dir auch die Überheblichkeit vielleicht ein bisschen abgewöhnen, dass du sagst, ich stehe über denen. Ich habe es versucht. Ich habe wirklich versucht. Ich bin aus der Szene mal raus gewesen für ein halbes Jahr und habe einen ganz normalen Job an der Kasse angenommen. Und ich war todunglücklich. Ich hätte jeden Morgen, wenn ich aufstand, hätte ich kotzen können. So. Jeden Morgen. Im Moment kannst du dich nicht wirklich im Spiegel anschauen, weil du deinen Menschen, den du so sehr liebst, belügst und betrügst. Und das ist die Frage halt so, des Abwägens. Ich liege neben ihm im Bett und ich kriege Panikattacken. So, ja. so. Also Tanja, meine Sendung ist rum, aber es gibt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich finde, für mich wäre die Entscheidung völlig klar. Dann würde ich auch Nachteile in Kauf nehmen, aber die Liebe ist das absolut Wichtigste und da gibt es für mich gar nichts zu diskutieren. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, ich muss Schluss machen. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. In der Technik, Gundel, Blendin, morgen sind wir wieder da mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch...